Untergangs bewahren. Schwerelose Straßen, die die späten Jahre nähren. Es sind deine Seelen, die aus dem Tal der Toten meine Worte aus sicherem Fenster leiten. Ich höre immer noch das Rauschen jener Spiele im Westen. Bukaramanga tanzte, als du gingst. Mit der Zeit retteten meine Beine deine Dächer. Eine Bastion, die meine Vertreibung büßte, heute meine Burg. Auch wenn andere Wege uns dann überraschen, auch wenn deine Erinnerung den Besiegten gleichgültig erscheint, das Unendliche sprießt aus dem ersten Stamm. Die Unentschlossenheit unseres Rivalen ist gestorben. Möge deine Jungfrau sich seines Unbehagens erbarmen und mich lehren, so viel Schmerz, so viel Schönheit zu ertragen. Heute preise ich vergeblich die Gerüste Roms, das brachliegende Feld, das Neapel umgibt, und die gebrochene Linie von Las Vegas aus der Ferne. Es sind deine Seelen, die aus dir tarnen. Deine Seele, die aus dem Tal der Toten meine Worte aus sicheren Fenstern leiten. Ich höre immer noch das Rauschen jener Spiele im Westen. Bukaramanga tanzte, als du gingst. Mit der Zeit rettete meine Beine deine Dächer. Eine Bastion, die meine Vertreibung büßte, heute meine Burg. Auch wenn andere Wege uns fern überraschen, auch wenn deine Erinnerung den Besiegten gleichgültig erscheint, das Unendliche sprießt aus dem ersten Stamm. Die Unentschlossenheit unseres Rivalen ist gestorben. Möge eine Jungfrau sich seines Unbehagens erbarmen und mich lehren, so viel Schmerz, so viel Schönheit zu ertragen. Heute preise ich vergeblich die Gerüste Roms, das brachliegende Feld, das Neapel umgibt, und die gebrochene Linie von Las Vegas aus der Ferne. Die Unentschlossenheit unseres Rivalen ist gestorben. Finde eine Jungfrau sich seines Unbehagens erwarten, und ich lerne so viel Spaß, so viel Schönheit zu ertragen. Heute preise ich vergeblich die Gerüste Roms, das brachliegende Feld, das Neapel umgibt, und die gebrochene Linie von Las Vegas aus der Ferne.